Haus- und Betriebsunfälle. Ganz ähnlich wie bei den Verkehrsunfällen ist auch die Vielfalt der Möglichkeiten und deren Symbolik bei den übrigen Unfällen im Haushalt und bei der Arbeit fast unbegrenzt und muss daher im Einzelfall genau hinterfragt werden. Eine reiche Symbolik finden wir bei Verbrennungen. Viele Redewendungen benutzen Verbrennen und Feuer als Symbole für psychische Prozesse. Sich den Mund verbrennen, sich die Hände verbrennen, ein heißes Eisen anfassen, mit dem Feuer spielen, für jemanden durchs Feuer gehen und so weiter. Feuer bedeutet hier immer so viel wie Gefahr. Verbrennungen signalisieren demnach, dass man eine Gefahr nicht richtig einschätzt, beziehungsweise die Gefahr gar nicht sieht. Man sieht einem Thema vielleicht gar nicht an, wie heiß es ist. Verbrennungen machen darauf aufmerksam, dass man mit einer Gefahr spielt. Darüber hinaus hat aber das Feuer noch einen sehr deutlichen Bezug zum Thema Liebe und Sexualität. Da spricht man von einer heißen Liebe und einer brennenden Liebe. Man fängt Feuer, entflammt sich in Liebe, ist Feuer und Flamme. Ja, man nennt die Freundin sogar Flamme. Diese sexuelle Symbolik des Feuers wird auch deutlich in der liebevollen Beziehung, mit der Jugendliche über ihre Motorräder reden. Feueröfen oder heiße Öfen werden sie genannt. Verbrennungen betreffen zuerst die Haut, also die Grenze des Menschen. Diese Grenzverletzung bedeutet auch immer eine Infragestellung des Ichs. Mit dem Ich grenzen wir uns ab und genau das verhindert die Liebe. Um lieben zu können, müssen wir unsere Ich-Grenze öffnen, müssen wir Feuer fangen und uns an der Glut der Liebe entzünden und unsere Grenzen niederbrennen. Wer dazu nicht bereit ist, dem kann es passieren, dass statt des inneren Feuers ein äußeres Feuer die äußeren Grenzen, die Haut, verbrennt und so den Menschen mit Gewalt öffnet und verwundbar macht. Eine ähnliche Symbolik finden wir bei fast allen Verletzungen, die ja auch zuerst die äußere Grenze, die Haut, durchbrechen. So spricht man auch von psychischen Verletzungen oder davon, dass sich jemand durch eine Bemerkung verletzt fühlt. Doch man kann nicht nur andere verletzen, sondern sich auch ins eigene Fleisch schneiden. Auch die Symbolik des Stürzens und Stolperns ist leicht zu durchschauen. Da rutscht bei Glatteis so mancher aus, weil ihm das Parkett zu glatt ist. Der eine fällt die Treppe hinauf, der andere stürzt sie hinunter. Ist eine Gehirnerschütterung das Ergebnis, so wird das Gedankensystem des Betroffenen grundlegend erschüttert und in Frage gestellt. Jeder Versuch, aufrecht zu sitzen, führt zu Kopfschmerzen, sodass man sich sofort wieder hinlegt. So wird ganz von selbst dem Kopf und dem Denken die bisherige Dominanz genommen und der Patient spürt am eigenen Leibe, dass sein Denken wehtut.